in die unterschiedlichen Schichten eines Bildes? Was erzählen die Farben? Was verrät der Firnis? Was verrät Staub in dem Bild? Das verrät das zweite Kapitel der langen Nacht über Johannes Vermeer. Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. Ein Uhr, die Nachrichten. MV-Ministerpräsidentin Schwesig ist vom Nord Stream 2 Untersuchungsausschuss fast 14 Stunden lang vernommen worden. Der Untersuchungsausschuss war im Mai 2022 eingesetzt worden, um die Rolle der Landesregierung beim Bau von Nord Stream 2 zu untersuchen. Die Ostsee-Pipeline sollte russisches Erdgas bis nach Lubmin transportieren. Der Untersuchungsausschuss will insbesondere die Frage klären, ob Mecklenburg-Vorpommern aus Russland beeinflusst wurde. Schwesig hat als 91. und letzte Zeugung vor dem Ausschuss das Vorgehen ihrer Landesregierung rund um den Bau der Pipeline verteidigt. Die Regierung von Mecklenburg-Vorpommern habe sich immer im Rahmen der deutschen Außen- und Wirtschaftspolitik bewegt. Das Bundesland sei keinen Sonderweg gegangen, sagte sie in ihrer Vernehmung, die bis zum späten Abend dauerte. Der Abschlussbericht des Ausschusses wird zum kommenden Sommer erwartet. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat seinen entlassenen Stabschef Jermak auch von anderen Posten entbunden. Wie die Präsidentenverwaltung in Kiew mitteilte, ist Jermak nicht mehr Mitglied im Nationalen Sicherheitsrat und in der sogenannten Stawka, der militärisch-politischen Kommandozentrale. Der engste Vertraute des ukrainischen Staatschefs war zurückgetreten, nachdem Korruptionsermittler Hausdurchsuchungen bei ihm durchgeführt hatten. Bisher ist unklar, ob der 54-Jährige in die jüngsten Schmiergeldskandale verwickelt ist. Einen Nachfolger für Jermak als Leiter des Präsidentenbüros hat Selenskyj bisher nicht ernannt. Das Ringen um die Nutzung russischer Vermögenswerte zur Finanzierung des ukrainischen Abwehrkampfes gegen Russland geht in die Endphase. Bis zum EU-Gipfeltreffen am 18. und 19. Dezember will Bundeskanzler Merz die Freigabe des eingefrorenen russischen Staatsvermögens in der EU für die Ukraine erreichen. Am Abend traf Merz zusammen mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Brüssel den belgischen Premierminister De Wever. Dieser verweigert bisher seine Zustimmung zur Nutzung der in Belgien deponierten russischen Vermögenswerte, weil er rechtliche Konsequenzen und russische Vergeltung fürchtet. Merz hatte sich vor seiner Reise für die Nutzung der russischen Gelder stark gemacht. Die Risiken müssten alle EU-Mitglieder gemeinsam tragen. Nach dem Abendessen mit De Wever sprach der Kanzler von einem konstruktiven Austausch. Der russische Botschafter in Deutschland, Netschajew, drohte im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP, ein Diebstahl russischer Staatsfonds hätte weitreichende Konsequenzen. Der Architekt Frank Gehry ist tot. Wie seine Büroleiterin bestätigte, starb Gehry im Alter von 96 Jahren im kalifornischen Santa Monica. Der Architekt ist unter anderem für das Guggenheim-Museum im spanischen Bilbao bekannt, für die Walt Disney Concert Hall in Los Angeles und das Gebäude der DZ-Bank am Pariser Platz in Berlin. Gehry wurde mit vielen Architekturpreisen ausgezeichnet, darunter der höchsten Auszeichnung der Branche, dem Pritzker-Preis. Geboren wurde Gehry 1929 im kanadischen Toronto als Sohn jüdischer Einwanderer aus Polen. Später zog die Familie nach Los Angeles. In den 1960er Jahren gründete Gehry sein eigenes Architekturstudio in Los Angeles. Gehry arbeitete bis ins hohe Alter an Projekten. Deutschland trifft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in der Vorrunde auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Dies ergab in Washington die Auslosung für das Turnier, das in den USA, Mexiko und Kanada stattfindet. In der Gruppe E spielt die DFB 11 zunächst am 14. Juni in Philadelphia oder Houston gegen Curaçao. Am 20. Juni ist in Toronto oder Kansas City die Elfenbeinküste der Gegner. Das Gruppenfinale gegen Südamerika-Vertreter Ecuador wird am 25. Juni entweder in Philadelphia oder im Finalstadion von East Rutherford nahe New York ausgetragen. Die genauen Anstoßzeiten und Spielorte verkündet die FIFA morgen. Bundestrainer Nagelsmann äußerte sich im ZDF zufrieden. Die Gruppe sei keine superleichte, aber eine machbare. In der Fußball-Bundesliga hat Mainz das Freitagsspiel verloren. Die Mainzer unterlagen Mönchengladbach mit 0:1. Das Wetter: nachts bewölkt, von Westen etwas Regen, im Süden neblig, Tiefstwerte +4 bis -4 Grad. Am Tag zeitweise Regen, 1 bis 11 Grad. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Hören Sie die zweite Stunde von Die Sphinx von Delft. Eine lange Nacht über den Maler Johannes Vermeer. Eine Sendung von Berit Hempel. Musik.

Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. 2 Uhr. Die Nachrichten. Die neue Sicherheitsstrategie der US-Regierung stößt in Europa auf unterschiedliche Reaktionen. Bundesaußenminister Wadephul kündigte an, das Papier intensiv auswerten zu wollen. Die USA seien und blieben wichtigster Verbündeter in der NATO, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Mit Blick auf kritische US-Anmerkungen zur Meinungs- und Pressefreiheit betonte Wadephul, Deutschland brauche keine externen Ratschläge zu Fragen der freien Meinungsäußerung oder der Organisation freiheitlicher Gesellschaften. Italiens Ministerpräsidentin Meloni will aus dem Strategiepapier keine Krise im transatlantischen Verhältnis ableiten. Europa müsse lernen, sich selbst zu verteidigen. Wenn man seine Sicherheit an jemand anderen auslagere, müsse man den Preis dafür sehen. Die vom Weißen Haus veröffentlichte US-Sicherheitsstrategie zeichnet ein düsteres Bild von der Lage in Europa. Die aktuelle politische Landschaft in der EU sieht US-Präsident Trump als Bedrohung für amerikanische Interessen. Bundeskanzler Merz reist heute zu seinen Antrittsbesuchen nach Jordanien und Israel. Erster Programmpunkt ist ein Treffen mit dem jordanischen König Abdullah II. In der Hafenstadt Aqaba. Dabei soll es unter anderem um die angespannte Lage in der Nahostregion gehen. Anschließend reist der CDU-Politiker nach Israel weiter, wo ein Gespräch mit Ministerpräsident Netanyahu geplant ist. Dem Kanzler sei das Verhältnis zu Israel ein besonderes Anliegen, sagte Regierungssprecher Hille. Das hieße aber nicht, dass man nicht auch Dinge kritisch sehen könne. In diesem Zusammenhang nannte er unter anderem die massive Zunahme von Gewalt von Siedlern gegen palästinensische Zivilisten. Merz hatte wiederholt auch Kritik an Israels aggressiver Kriegsführung im Gazastreifen geübt. Auf israelischer Seite herrschte große Verärgerung über das von Merz verhängte Teilwaffenembargo. Dieses ist seit vergangener Woche aufgehoben. An der Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan ist es erneut zu Gefechten gekommen. Ein Sprecher der in Afghanistan regierenden militant-islamistischen Taliban schrieb auf der Plattform X, Pakistan habe am Abend erneut Angriffe auf die Provinz Kandahar gestartet. Afghanische Streitkräfte hätten darauf reagiert. Die pakistanische Seite bestätigte den gegenseitigen Beschuss. Angaben zu Toten oder Verletzten gab es zunächst nicht. Die erneuten Grenzgefechte folgen auf einen im Oktober aufgeflammten Konflikt zwischen den beiden Ländern. Die Taliban machten Pakistan für Explosionen in der Hauptstadt Kabul verantwortlich. Daraufhin griffen sie pakistanische Militärposten an. Es kam zu schweren Gefechten. Durch die Vermittlung Katars und der Türkei wurde eine Waffenruhe vereinbart. Zu einer umfassenden Einigung zwischen den beiden Nachbarländern kam es jedoch nicht. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig, ist vom Nord Stream 2 Untersuchungsausschuss fast 14 Stunden lang vernommen worden. Der Untersuchungsausschuss war im Mai 2022 eingesetzt worden, um die Rolle der Landesregierung beim Bau von Nord Stream 2 zu untersuchen. Die Ostsee-Pipeline sollte russisches Erdgas bis nach Lubmin transportieren. Der Untersuchungsausschuss will insbesondere die Frage klären, ob Mecklenburg-Vorpommern aus Russland beeinflusst wurde. Schwesig hat als 91. und letzte Zeugin vor dem Ausschuss das Vorgehen ihrer Landesregierung rund um den Bau der Pipeline verteidigt. Die Regierung von Mecklenburg-Vorpommern habe sich immer im Rahmen der deutschen Außen- und Wirtschaftspolitik bewegt. Das Bundesland sei keinen Sonderweg gegangen, sagte sie in ihrer Vernehmung, die bis zum späten Abend dauerte. Der Abschlussbericht des Ausschusses wird zum kommenden Sommer erwartet. Die Schwimmerinnen Isabel Grose und Anna Elend haben bei den Kurzbahn-Europameisterschaften in Polen Gold gewonnen. Grose sicherte sich über 800 Meter Freistil den Titel, genauso wie Brustschwimmerin Elend über 200 Meter. In der Fußball-Bundesliga hat Mainz das Freitagsspiel verloren. Die Mainzer unterlagen Mönchengladbach mit 0:1.

Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. 3 Uhr. Die Nachrichten.